Ich gehe gleich und du liest vor, Luna. Ja, ist nicht nett von dir. Nein, ist es nicht. Es stürmt draußen. Ich gehe jetzt nicht mit dir runter, nur um dir das zu zeigen. Ich werde schon wieder gemobbt von der Katze. Das merkt immer nur keiner. Die unterschätzt es immer. Ja. So. Fangen wir jetzt an zu lesen, Luna? Ja, dann komm her. Bier steht bereit. Katze fehlt noch? Dann kann's losgehen. Ja, Mel, ihr Lieben, die Luna hat sich zu uns gesellt und knuspert lautstark Essen vor sich hin. Vielen Dank. Ja, weiter geht's mit der Lesung. Das letzte Mal hatte ich rum und diesmal habe ich mir ein schönes Kilkenny hingestellt oder vielleicht auch zwei. Und ich rate jedem von euch, der Alkohol trinkt, holt euch was. Denn ja, der Rainer hat ja in der Geschichte heute Abend dann jetzt den Diskefugge mit der Mutter und dem Vater vor sich und das kann ja nur fantastisch werden. Also holt euch Topfpflanzen, rollt die oder holt euch ein sehr tiefes Glas. Gut, dann legen wir mal los. Wir sind bei Kapitel 14, der Ex-Mann. Und ja, der Rainer und die Tina, die kommen dann jetzt ins Esszimmer zu Caroline und dem gut aussehenden, langhaarigen Mann im Anzug, ihrem Vater. Ja, äußerlich ist er, glaube ich, das, was Rainer gern wäre, ne? In seinen Geschichten hat er ja auch lange schwarze Haare. Ja, er erkennt jetzt, warum die Tina gesagt hat, wir ziehen uns was Schickes an und nicht sowas wie du an deinem ersten Gerichtstag. Das löchrige, fettige, ranzige T-Shirt von Spitnot mit dem riesigen Loch, das freien Ausblick auf einen deiner Bauchberge gibt. Hat ihm sein Verteidiger das gesagt, dass er das tun soll? Hier suchen Sie sich mal das widerlichste Shirt aus, das Sie haben und das am längsten nicht gewaschen ist. Da dürfte die Auswahl schwer gefallen sein. Ziehen Sie das an. Kommen Sie möglichst abgeranzt. Vielleicht hält man Sie dann für unzurechnungsfähig und dumm. Oder was? Hier, ich will auch gar nicht sehr spotten über die Verhandlung. Es lief ja gut für uns. Also doch, will ich. Was denn, Luna? Du möchtest auch spotten? ja, die Caroline und der Carsten sehen sehr vornehm aus, sowie ja auch das Haus. Überraschung. Naja, es ist jedenfalls das Esszimmer, ne? Und unwichtig, unwichtig. Ja, ich meinte nicht dich. Unwichtig. Alles ist anscheinend so aufgestellt, dass Rainer und Tina nebeneinander sitzen müssen. Und Tina hat Rainer bisher in der Hand gehalten und lässt die Hand jetzt los. Aber Caroline scheint es gesehen zu haben und sie lächelt. Also am Tisch sitzt dann jetzt Rainer zwischen Tina und Carsten. Und natürlich streckt dem Carsten seine Hand entgegen, um sich vorzustellen. Wir kennen den Rainer. Was ist denn los heute? Ja, komm her. Ja. Da hast du recht. Genau. So wie der Rainer ja auch hergegangen ist, meine ich, in der Gerichtsverhandlung gesagt hat, Edzardler, Frau Richterin Mulle, ich würde gern aufstehen und dem Geschädigten die Hand geben und mich entschuldigen. Das hatte so Grundschulstreitschlichter-Vibes. Das hat mich schon ein bisschen verstört. Edzardler, Herr Verteidiger, wenn ich mich offiziell während der Verhandlung entschuldige, dann zählt das doch nicht mehr als Anklagepunkt, oder? Das mache ich 7 Mal, dann ist die Verhandlung zu Ende. Boah, nicht so gut funktioniert, schade. Gut, zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Also, Luna hat sich jetzt dazu herabgelassen, sich neben den Laptop zu legen, was hoffentlich gut dafür sorgen wird, dass ich endlich weiterlesen kann. Nee? Okay, gut. Du mich auch. Ja. Der Carsten sagt dem Rainer dann auch, was er für eine gute Erziehung genossen hat. Ja, genau. Und der Rainer sagt, mein Vater hat mir von klein auf beigebracht, dass man höflich sein soll, wenn man jemanden kennenlernt, ihm die Hand gibt und sich vorstellt. Vielleicht hätte er dir nicht nur das beibringen sollen, sondern auch noch andere Formen der Höflichkeit. Das hätte uns einiges erspart. Und deinem Dorf. Und deiner Familie. Und deinen Lehrern. Und mit Sicherheit auch deinen Erziehern im Kindergarten. Oh, Carsten! Ja, der Carsten sagt daraufhin, dass man mit der Frau und Tochter eines Mannes, in dessen Haus man zu Gast ist, schläft, hat er dir aber anscheinend nicht beigebracht. Mal abgesehen von der Grammatik dieses Satzes. Schön gesagt, Carsten. Schön gesagt. Ja, immer abgesehen davon, dass Carsten sich jetzt wieder aufspielt, als das ist immer noch mein Haus hier. Meine Fotze, meine Frau, ja, die muss mit mir funken, damit sie hier wohnen darf. Ja, aber der Carsten sagt dann, weil der Rainer dann ein bisschen bedrüppelt ist, ach, keine Sorge, die Caroline hat mir gesagt, dass du ein guter Mensch bist. Die Caroline weiß das nach einer Woche, nach der man jemanden kennt. Das haben wir ja schon geklärt. Und auch, dass der Rainer ein guter Liebhaber sein soll, das hat sie erwähnt. Ne? Der Carsten lacht dabei. Ich lache auch dabei. Und während dieses Dialogs haben die anscheinend die ganze Zeit Händchen gehalten. Weil der Rainer hat ja die Hand gegeben, ganz brav. Und wir haben jetzt ein paar Sätze ausgetauscht und die ganze Zeit haben sie jetzt da gestanden. Während sie das gesagt haben, Rainer weggeguckt hat, bedrüppelt und so weiter, ist zum Glück überhaupt nicht komisch. Dann fragt der Carsten mit einem Blick auf Tina, habt ihr beide? Geht schon gut los, ne? Ja, die Tina guckt ihn dann etwas wütend an und er verstummt. Irritierend, dass das notwendig ist. Vater des Jahres. Und, ja, Rainer haut in die gleiche Kerbe, der Penner, ey. Ja, Rainer, der immer ehrlich war, sagte aber noch nicht. Wir hatten Kontakt, aber wir hatten keinen Sex. Er schwieg einen Moment. Zumindest nicht das, was man normalerweise darunter versteht. Rainer, du hattest noch nie das, was man normalerweise darunter versteht. Ja, und Rainer, der immer ehrlich war, hat Rainer uns nicht irgendwann mal erklärt, dass es zwei Arten von Lügen gibt und eine ist eigentlich gar keine Lüge, weil wenn man etwas verschweigt, dann ist es ja nicht richtig gelogen. Man hätte einfach ehrlich sein und schweigen können. Einfach mal die Fresse halten. Das hätte auch vieles verhindert. Ich brauche jetzt einen Schluck. Ich muss viel mehr trinken. Ich habe hier zwei Bier stehen. Ja, ich weiß gar nicht, wie lang dieses Kapitel ist. Zu lang, wie alle anderen wahrscheinlich. Aber ich muss dringend mehr trinken. Schneide ich alles raus. Carsten schaut ihn an, als ob er an seiner Intelligenz zweifelte. Ja, das solltest du. Ihr solltet kollektiv alle an seiner und eurer Intelligenz zweifeln. Aber ich fürchte, das kommt in diesem Buch nicht vor. Rainer warf Tina einen Blick zu und sagte, ich lüge niemals. Und bin immer ehrlich. Das hätte ich dir vielleicht vorhin sagen sollen. In mir steigt schon so ein bisschen Hass auf gerade. Sie schaut ihn aber nicht wütend, sondern überrascht an. Natürlich. Carsten lachte. Ein bisschen mehr Hass jetzt. Auf beide. Und auch auf Caroline, die Fresse hält. Tina sah etwas beschämt auf ihren Teller. Und Rainer sagte, es tut mir leid, aber ich finde es so am besten. Carsten sagte, Punkt. Deine Einstellung ist bewundernswert. Aber sag mir eines. Wen meine Tochter dich darum bitten würde, ihr zu versprechen, dass du mir nichts berichtest, was ihr gemeinsam unternehmt. Punkt. Würdest du mich anlügen oder das Versprechen zu ihr halten? Rainer lachte auf und alle sahen ihn an. Das ist wieder diese Situation, in der dumme Leute nur zwei Möglichkeiten sehen, aber der Rainer ist das Mastermind. Ich würde sowohl das Versprechen halten, als auch nicht lügen. Caroline ließ ein Kichern hören. Carsten schaute sie kurz an und sagte, Punkt. Wie kannst du das beides tun? Punkt. Rainer lächelte und sagte, Punkt. Das ist doch offensichtlich, oder ja, ist es. Können wir es hier beenden dann, die Diskussion darüber? Bitte? Wen ich jetzt richtig liege, sagten sie, dass wir davon ausgehen, dass ich eurer Tochter versprochen habe, darüber zu schweigen, was wir gemeinsam machen. Carsten nickte. Rainer fuhr fort. Ihr würdet mich aber danach fragen, was wir gemacht haben. Er sah Carsten an, der erneut nickte. So ist es, bestätigte er. Nun, dann ist die Antwort dazu einfach. Ich werde schweigen. Sag ich doch. Carsten sagte. Punkt. Wie meinst du das, sagte Carsten, der aber schon einen wissenden Blick hatte. Nun, es gibt zwei Möglichkeiten zu schweigen. Es gibt zwei Möglichkeiten zu schweigen. Darüber komme ich nicht hinweg. Entweder man erzählt, atmen, eine Lüge, um seine wahren Absichten Was? Was? Okay. Entweder man erzählt eine Lüge, um seine wahren Absichten zu verschleiern, oder man sagt einfach gar nichts. Ich kann nicht lügen. Das wäre schön. Ich kann nicht lügen, wen ich schweige. Carsten sah ihn an, und Rainer konnte sehen, dass ihn seine Schlussfolgerung beeindruckt zu haben schien. Halt doch einfach die Fresse, Sherlock. Es ist doch, ach Mann, ich. Es gibt diesen gesamten Part ja nur, damit Rainer darauf herumreiten, Lell, kann, dass er so ehrlich ist, anstatt einfach von vornherein sich zu denken, hey, das ist Tinas Vater. Vielleicht hat die Tina das nicht ganz so gerne. Wenn ich dem jetzt auf die Nase binde, was wir schon oder nicht getan haben, da kann ich ja jetzt auch einfach schweigen oder sagen, das ist privat. Rainer, da hättest du auch nicht gelogen, sondern einfach einem Kacklappen nicht alles auf die Nase gebunden. Also das ist, wie du schon gesagt hast, eigentlich offensichtlich. Aber viele Menschen denken so verschlungen oder haben Angst vor der Wahrheit, dass sie lieber lügen, als zu schweigen oder gar die Wahrheit zu sagen. Rainer schüttelte den Kopf und sagte, Punkt. Ja, das habe ich auch schon erfahren müssen. Aber die Angst vor der Wahrheit ist nur dann zum Fürchten, wen man Angst hat. Das, was? Das, was man tut, herauskommen könnte. Es ist schwierig, hier durchzukommen, weil hier ja nichts an Dialogen ausgezeichnet ist. Deshalb muss man immer irgendwie interpretieren, was von wem gesagt wird. Es gibt ja keine Absätze, es gibt nichts, ne? Manchmal nicht mal Fragezeichen. Du hast diese Angst nicht? Nee, Rainer hat vor sowas nie Angst. Rainer lachte und sagte, Punkt. Doch natürlich, diese Angst ist etwas, was alle Menschen haben. Aber ich habe mich entschieden, diese Angst zu ignorieren. Carsten setzte sich und bedeutete Rainer, dasselbe zu tun. Ich verstehe, was Caroline an dir findet. Ja, genau, weil dir nämlich vor dem Fucken, wie wir alle im ersten Kapitel gelesen haben, erstmal einen philosophischen Diskurs gehalten haben, oder was? Du hast nicht nur ein gutes Herz, du lebst auch nach deinen eigenen Moralvorstellungen, wie jeder. Die, wen ich das sagen darf, sehr beeindruckend sind. Ich lese das jetzt irgendwie mit Komma. Das ist ein Instinkt. Nein, es ist Notwehr. Als Rainer sich gesetzt hatte, sagte er, Punkt. Tina, ich und deine Mutter. Jetzt Carstens Mutter. Ich meine ohne Kommasetzung. Eklig. Ne? Ich verstehe den Satz nicht. Tina, ich und deine Mutter sind im Moment nicht da. Du solltest ihnen das Versprechen geben lassen, wen du das willst. Hä, aber sind doch alle da. Ich komme nicht mit. Tina. Ich und deine Mutter sind im Moment nicht da. Du solltest ihnen das Versprechen geben lassen, wen du das willst. Nee, ich komme nicht mit. Okay. Caroline lächelte stumm, sah aber wie auch Carsten auf ihren Teller. Tina sagte aber nichts. Rainer sah sie an und fragte, glaubst du, ich würde das Versprechen nicht einhalten können? Die arme Tina, die sitzt da wie auf die Präsentierteller und muss irgendwie alles über sich ergehen lassen. Die tut mir so leid gerade. Sie zögerte. Dann sagte sie lächelnd, in diesem Haus haben wir keine Geheimnisse voreinander. Ja, genau das ist das Problem. Und noch was trinken? Ich trinke zu wenig, zu wenig. Okay, gut. Sie sah ihre Mutter an und sagte, Mutter, ihr Blick wanderte fort. Ach Mann. Sie sah ihre Mutter an und sagte, Mutter, ihr Blick wanderte Vater. Ich möchte, dass ihr Rainer auch kein solches Versprechen machen lasst. Aber welches Versprechen denn jetzt bitte? Er soll versprechen, einfach mal die Schnauze zu halten, den Rest der Geschichte, mehr will ich ja nicht. Was soll das hier jetzt? Geht's jetzt darum, dass er verspricht, zu schweigen, wenn sie es möchte? Wozu ist das notwendig, dass man sowas verspricht? Ich meine, versprechen kann man sich immer, vor allem der Rainer. Insofern ist das doch völlig wertlos. Es ist schwierig, durch dieses Kapitel zu kommen und nur Highlights zu lesen, ne? Das ist ein Gesamthighlight. Es ist doch faszinierend, dass ausgerechnet diese Parts die sind, die ich irgendwie fast durchlese. Und die Sexparts die sind, wo ich immer nur einzelne Sätze lese. weil das ihr einfach so viel mehr über Rainer offenbart. Ich möchte, dass ihr Rainer auch kein solches Versprechen machen lasst. Ich möchte, dass er, wen er das will, mir davon erzählt, was ihr zusammen gemacht habt. Okay, wow. Trinken, trinken, einfach trinken. Uff. Oh Leute, oh Leute. Ich möchte, dass er, wen er das will, mir davon erzählt, was ihr zusammen gemacht habt. Unangenehm. Versprecht mir das. Ah, jetzt müssen die plötzlich was versprechen. Schön. Aber wenn es keine Geheimnisse gibt, dann ist ja auch das obsolet. Also. Sie sahen ihre Tochter an und sagten, Punkt, wie du möchtest. Wir versprechen dir, dass Rainer über alles mit dir sprechen darf, was wir getan haben. Können wir nicht einfach mal darüber sprechen, dass niemand das sollte? Und dass es überhaupt nicht ums Dürfen geht? Rainer starrte in die Runde, ohne zu verstehen, was das zu bedeuten hatte. Ja klar, Rainer ist mal wieder dumm wie Bohnenstroh, obwohl es offensichtlich ist. Aber sonst hat er die Geistesblitze des Jahrhunderts. Mann, ey. Ja gut, sie fangen jetzt an zu essen und sprechen. Das sollte Rainer nicht beides zur selben Zeit tun. Es geht ja auch gar nicht, wenn man sich so ein ganzes Mozzarella in den Mund, also Schlund, meine ich, ja, in den Schlund reinmeddelt. Ist das schwierig dann. Und Carsten möchte dann wissen, wie er sein Geld verdient. Und dann sagt er halt mit Videos im Internet und als Schriftsteller Bücher machen. Apropos, Leute. Twitter, Twitter, wo ist Twitter? Ich hatte es auf Twitter. Das ist aus einem Artikel. Das ist eine Aussage von Rainer während des Prozesses. Die Hater werden gar keine Möglichkeit mehr haben, erneut das Haus und mich anzugreifen, versichert er. Er werde sich ein anderes Standbein suchen und beispielsweise Bücher unter einem Pseudonym veröffentlichen. Bitte nicht, Rainer. Ich kenne deine Bücher. Wir tun das. Sogar die nicht-pornografischen Bücher sind scheiße. Also außer für einen 11-Jährigen oder 12-Jährigen, der ja, Geschichte der Drachen geschrieben hätte. Da wäre es akzeptabel, ne? Aber alles andere nicht. Und wenn ich meine Katze über die Tastatur laufen lasse, dann kommt da mehr Inhalt bei rum und weniger Rechtschreibfehler. Und der Carsten, der ist auch überrascht. Zu Recht, Carsten, zu Recht. Dann verdienen sie bestimmt viel Geld, sagte er. Das ist auch immer das Erste, was ich denke, wenn mir irgendein Dulli sagt, ich mache Videos im Internet und ich bin Schriftsteller. Bitte was? Hä? Rainer bat ihm gleich das Du an. Mit. Rainer. Okay, nochmal. Rainer bat ihm gleich das Du an, mit der gleichen Begründung, die er auch Caroline gesagt hatte. Rainer, das ist ewig her. Wir sind in Kapitel, was war das, 12? 14. Wir sind in Kapitel 14, Rainer. Woher sollen wir denn noch wissen, was das für ein Kackgrund gewesen ist? Ich verdiene genug, zum leben zu können. Sagte er. Aber so ein Haus könnte ich mir niemals leisten. Carsten lachte. Nun genau genommen kann ich das auch nicht. Rainer schaut ihn an. Ich habe dieses Haus und zwei weiter vor einigen Jahren von meinem Onkel geerbt. Er hatte keine eigenen Kinder und ich war sein einzig noch lebender Verwandter. Es war so klar. Rainer weiß nicht, wie andere Menschen an Häuser kommen. Er weiß nur, wie er an sein Haus gekommen ist. Und das war's. Es ist so traurig. Nicht nur, dass er sich nicht vorstellen kann, wie eine Mulle an ein Haus kommen würde und dass sie arbeiten könnte, vielleicht. Er kann sich nicht mehr vorstellen, wie der Mullerich an ein Haus kommt. Nicht mal das geht. Alle erben sie nur. Alles klar. Er hat mir auch seine Firma vermacht, in der ich nun von einem kleinen Arbeiter, der ich war, zum Chef befördert wurde. Jetzt verdiene ich viel Geld und kann die Häuser halten. Eines ist vermietet und in dem anderen lebe ich. Dieses hier hat, wie du ja schon weißt, Caroline bekommen. Rainer war überrascht. Dann fragte er. Punkt. Ich möchte euch nicht zu nahe treten. Du kannst mal aufhören, mir zu nahe zu treten, bitte. Aber es ist mit heute schon ein paar Mal aufgefallen, dass eure Angestellten euch sehr höflich und respektvoll behandeln. Ja, das, also, hä? Ja, klar. Also, hat das etwas mit ihrem Onkel zu tun? Caroline lächelte. Punkt. Carsten sagte. Punkt. Ja, er erzählt dann, dass der Onkel vor langer Zeit aus England nach Deutschland kam. Ja, in Deutschland sind die Angestellten nicht höflich. Wo kam der her? Aus dem 18. Jahrhundert in England, oder? Oh, in der Tat, schau mal, er wurde für seine Verdienste an seinem Land zum Ritter geschlagen. Zum Ritter geschlagen. Der war ein Lord. Wahrscheinlich hochrangig im Oberhaus oder so. Der Rainer öffnet dann weit die Augen und fragt, wird der Titel heute noch weiter vererbt? Aber das weiß der Carsten aber nicht. Er ist in Deutschland geboren und aufgewachsen und hat sich dafür nie interessiert. Ja, warum auch für Ahnenforschung und Familientradition interessieren? Ist doch egal, wenn man ein teures Haus bekommen hat, ist der Rest doch irgendwie Schnuppe. Ja, aber das ist eben der Grund, warum sie von den Angestellten so höflich behandelt werden. Und jetzt versteht der Rainer, warum. Das ist schön. Und dann sagt die Tina, die möchte auf ihr Zimmer gehen, weil sie noch lernen will. Weil sie wird in ein paar Wochen ihren Abschluss auf dem Gymnasium machen. Und dann, oh schön, dann gingen Carsten, Punkt, Caroline und Rainer in einen Salon, wo sie noch ein wenig Zeit verbrachten. Und natürlich, super, großartig, es gibt nicht genug Gesprächsstoff, was soll denn das? Oh, ach Mann, trinken, trinken, trinken, trinken. Also höret und lauschet dem Carsten und dem Rainer, denn Carsten fragt ihn, was zwischen ihm und seiner Tochter im Badezimmer geschehen war. Rainer berichtete ihnen, was sie gemacht hatten und ließ nichts aus. Denn seiner Auffassung wäre es einer Lüge gleichgekommen, etwas auszulassen. Ich möchte kotzen. Oh, es wird doch nicht... Okay, ganz ruhig, es geht mir gut. Ich glaube, ich liebe ihre Tochter, sagte er schließlich. Die kennen sich seit ein paar verfickten Stunden. Und diese Stunden haben sie auch mit diesem Verficken sich beschäftigt. Das war's. Und dann hat Rainer irgendwie einen emotionalen bekommen. Das war's. Ich glaube, ich liebe ihre Tochter. Was zum Fick, ehrlich? Und die steigen da noch drauf ein? Weiß sie es schon, fragte Caroline. Aber... Manu! Er sah sie an und schilderte die Situation im Duschraum und der Badewanne danach. Ich dachte, das hätte er eben schon die ganze Zeit getan, ohne was auszulassen. Warum muss er es nochmal tun? Ich möchte ihr nicht wehtun, sagte er. Aber ich weiß auch, dass es passieren wird. Und wen es nur der Schmerz sein wird, den sie spüren wird, wen ich zu ihr komme. Gut. Ich werde wieder diesen Grund haben, mich aufzuregen. Das ist doch schön. Was? Carsten lächelte und sagte, Punkt. Das wird interessant. Ich hasse dich, du verfickter Penner. Boy. Ja, und Carsten tut das, ja, indem er jetzt gerade ganz dekadent in einem großen Sessel aus grünem Leder sitzt und ein Glas Whisky in der Hand hat. Das wird interessant. Wenn du zu meiner Tochter kommst, in unserem Haus, wo es keine Geheimnisse gibt, vor allem nicht übers Geficke und sie Schmerz verspürt, worüber sich anscheinend alle einig sind. Was denn los? Und natürlich, es ist eine reine Geschichte, deshalb hat er kein Whisky in dem Glas, sondern Met. Oh ja, es wird noch besser. Als er sich eingeschenkt hatte, fragte er, ob Rainer auch welchen wollte. Rainer hatte begeistert zugestimmt und fragte, ob er vielleicht auch Metal höre. Es war zwar unsinnig anzunehmen, dass er nur wegen dem Met Metal hörte, aber es gab andere Anzeichen. Okay, das muss ich wieder runterregulieren. Geil. Das war jetzt gar nicht ich, die das so gelesen hat. Das steht so in der Geschichte. Anzeichne, das steht da wirklich drin. Rainer, kannst du in der nächsten Geschichte bitte, bitte, bitte, bitte, ich flehe dich an, Hagebuttene, da reinschreiben. Bitte. Nur mir zuliebe. Wäre wundervoll. Ach, ich habe gerade vielleicht ein Tränchen im Auge vor Lächeln. Aber es gab andere Anzeichen, die Safoja beobachtet hatte. Etwa wie er sich bewegte oder seine langen Haare zurückwarf. Ein Mettler ist ein Mettler, weil er Metal hört. Und weil er seine langen Haare zurückwirft und Met trinkt und anzeichne, zeigt. Boah. Naja, und jedenfalls unterhalten sie sich dann darüber, wie Rainer und Caroline sich kennengelernt haben und was sie seither gemacht haben. Ach, was schon. Kann man doch in einem Wort zusammenfassen. Ja, Rainer berichtet ihm auch das anscheinend in allen Einzelheiten. Das scheint dann den Carsten zu erregen. Die Zeit vergeht dann und gegen 20 Uhr gehen sie dann ins Schlafzimmer. Das, wie er feststellte, am Anfang des Flurs war, an dessen Ende Tinas Zimmer lag. Es ist doch kein Wunder. So, wenn die ihr Schlafzimmer offen lassen, die Tina muss irgendwann mal auf Klo. Das ist eine Riesenvilla. Müssen die alle ihre Zimmer am Ostflügel haben? Ich frage ja nur. Naja, und Rainer geht dann zu Tinas Zimmer und klopft und wird hereingebeten und sagt dann, er möchte nicht lange stören. Sie geht dann auf ihn zu und küsst ihn auf die Wange und er zögert dann und sagt, ich bin jetzt dann mit deinen Eltern zusammen vorne. Und sie nickt dann. Wie lange bist du wach, damit ich dich nachher nicht störe? Sie sah ihn mit großen Augen an und sagte, du willst nach meinen Eltern wirklich noch zu mir kommen? Das ist so skurril, dass die sich jetzt einfach wie übers Wetter darüber unterhalten, dass er, nachdem er jetzt mit ihren Eltern fuckt, danach direkt zum Fucken zu ihr kommt, um sie zu entjungfern. Was ist denn los, bitte? Ich habe es dir versprochen, sagte er. Sie nickte langsam. Dann lächelte sie und sagte, ich habe eine Idee. Die wäre, wen du zu mir kommst, sage ich es dir. Brillant. Aber bitte brauche nicht zu lange, sagte sie. Er überlegte. Die Zweit war gerade mal wieder sein Feind. Du bist dein Feind, Rainer. Allein du. Ich werde mit deinen Eltern kurz darüber sprechen. Da ich die Nacht ja hier verbringen werde, werden wir einfach morgen weitermachen. Hui. Ich komme in 3 Stunden zu dir. Sie nickte und küsste ihn noch einmal. Dieses Mal aber auf den Mund. Ich glaube, Rainer hält das für einen romantischen Cliffhanger am Ende des Kapitals. Es ist so schräg. Wir sind jetzt bei Kapital 15. 2 Männer und eine Frau. Und Rainer verlässt Tinas Zimmer. Und Carsten und Caroline warten auf ihn. Und dann fragt der Carsten nur, wie lange? Und der Rainer sagt dann, 3 Stunden. Das ist bestimmt sehr erotisch, das irgendwie. Ich meine, er hat sich gerade mit Tina darüber unterhalten. Und jetzt geht er zu den Eltern und die unterhalten sich auch darüber, wie übers Wetter, dass er jetzt nur 3 Stunden hat, um sich mit ihnen die Seele aus dem Leib zu fucken, um danach die Tochter zu, es tut mir leid, ich kann es nur so sagen, zu entweihen. Ja? Meine Fresse, ey. Trinken, ich habe schon viel zu lange nichts getrunken. Mein Nachbar hat gerade Besuch. Ich hoffe, der hört nicht zu viel durch die Wand von dem, was ich hier lese. Wenn doch, Mädel. Nun ja, sie sind sich aber einig, dass sie ja noch was draußen machen können aus den 3 Stunden. Boah, es wird schon wieder zu viel, ne? Caroline sah ihn an und sagte, Punkt. Sei vorsichtig, sie wird große Schmerzen haben. Ich kotze. Oh, Hass, Rainer, Hass. Wirklich, ich bin selten auf diesem Level, okay? Die meiste Zeit verachte ich dich nur des Todes. Ich bin keiner von den Leuten, der sagt, ich hasse Rainer Winkler. Aber jetzt gerade schon. Große Schmerzen. Fick dich. Er nickte beklommen. Dann gehen sie jedenfalls in das Zimmer, gefolgt vom Rainer, der sich noch nicht sicher war, was passieren würde. Ja, stimmt. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was die in dem Zimmer jetzt machen. Seid ihr genauso ratlos wie ich? Gut, also da steht ein großes Bett und ein Fenster und ein Schrank und Carsten und Caroline fangen dann an, sich auszuziehen. Der Rainer, dem ist etwas beklommen und er hat Angst, was der Carsten denken könnte, wenn er ihn sieht. Und deshalb zögert er dann, sich zu entkleiden. Caroline ist als erste fertig, weil die hat ja wieder mal so ein Kleid an und meist nichts drunter. Die schlüpft einfach so raus. Flup. Und sie geht dann auf Rainer zu, um ihm zu helfen. Und sagt, mach dir keine Gedanken. Carsten ist tolerant und wird nichts über dich sagen. Rainer hat also anscheinend in dieser Geschichte seinen Original-Pensi. Oder warum sagt selbst Caroline, ach keine Sorge, der Carsten ist tolerant, ist alles gut. Okay. Wieder einmal hatte sie seine Gedanken gelesen. Ja, wie alle Charaktere in Rainers Geschichten, das ist wirklich nichts Neues. Und Caroline öffnet dann Rainers Hose und wundert sich, nanu, keine Unterwäsche. Wir wundern uns nicht mehr, wir wissen das, wir wissen das. Rainer beobachtet, während sie ihn auszieht, aber den Carsten, wie der sich auszieht. Der ist inzwischen schon sehr, sehr ausgezogen und offensichtlich sehr trainiert, sehr muskulös, hatte starke Bauchmuskeln und im Gegensatz zu Rainer auch eine Boxershorts an, die er jetzt runterzieht und dann zeigt, dass er größer ist als der Rainer, was der Rainer auch sieht. Ja, gut, jeder würde das sehen. Und sie sind jetzt alle nackt. Und Rainer macht sich Gedanken über Carstens Größe. Aber wen das, was Caroline sagte, stimmte, wäre er selbst besser im Bett. Das ist so typisch, ne? Der Rainer so, scheiße, der Typ ist größer als ich. Aber oh, die Frau hat gesagt, ich bin der viel bessere Ficker. Oh, Carsten hatte noch die Socken an. Jetzt zieht er sich die Socken aus. Zieht doch einfach, also, zuerst die Socken aus. Oder halt wenigstens vor der Hose. Oder halt wenigstens steht nicht als letztes darum, schon nackt, mit ansprechendem Körper und freiliegendem Pensi, aber habt noch die scheiß Socken an. Okay? Danke. Naja, aber anders als Rainer erwartet hatte, musterte Carsten ihn zwar, aber lachte nicht, als er sah, dass er selbst größer war. Was hat Rainer denn ein Bild von Männern, mit denen man Sex hat? Dass die alle einander auslachen, sobald einer kleiner ist als der andere, oder nicht? Es sind mal wieder alle Männer scheiße, außer er, oder? Oh je. Oh je. Gut, es geht los. Es geht los. Sie gehen jetzt zum Bett und der Carsten kommt auf Rainer zu und geht auf die Knie und betastet seinen Hodensack. Das klingt nicht erotisch oder zärtlich. Das klingt, als wäre der Carsten Arzt und möchte gucken, ob der Rainer eine Krankheit hat. Ich meine, ist vielleicht eine gute Idee vorher, ne? Aber. Vielleicht betastet er auch gar nicht den Hodensack. Vielleicht sucht er nur den Pensi. Das wäre eigentlich das Realistischste. Rainer war nervös und auch etwas beschämt. Es fühlte sich seltsam an, von einem anderen Mann angefasst zu werden. Er hat es ja schon öfter gesagt, dass das bei Männern alles anders ist. Männer, da geht nur Sex, nie eine Beziehung. Sowas, das steht gar nicht zur Debatte. Rainer wird auch nie geil auf Männer. In all den Jahren, alles hat er nicht gesagt, aber in all den Jahren, und es sind halt ein paar mehr, ne? Hat er immer nur Frauen angemacht, aber nie Männer. Oh, witzig. Bevor Rainer etwas sagen konnte, spürte er Carstens Zunge über seine Eichel streicheln und kein Punkt. Komplett neuer Absatz. Ist es, oder? Rainer hat bis hierher geschrieben. Und ab da lief schon alles in seinem Kopf ab. Danach hat er sich erstmal den Maulwurf geschrubbelt und irgendwann 2 Stunden später weitergeschrieben. Deshalb ist da ein Absatz. Oder? Also es werden Vorhäute zurückgezogen, es werden an Eicheln gesaugt, es werden erregte Laute von sich gegeben und sich kurz dafür geschämt. Wieso auch immer. Ja, Carsten wichst ihn dann und massiert mit der Hand und es werden Hoden massiert, es wird gestöhnt, Pensis sind steif, es wird genossen und geblasen und wieder gestöhnt. Es wird mit Zungen gestreichelt, es wird gespürt. Dass er stärker saugen konnte als Caroline, Tina oder selbst Julia, die bisher diejenige war. Halt doch die Fresse, du Die ist nicht diejenige. Aus. Böse. Aus. Diejenige war, die den am stärksten Sog erzielt hatte. Es wird mit der Zunge an Unterseiten von Schaften entlang gefahren und an Eicheln geendet. Und die Caroline steht währenddessen hinter Rainer und presst den Bosen an ihn. Ja, und der Rainer ist dann überrascht, wir sind darüber nicht überrascht, dass er jetzt schon die Fucken seit 5 Sätzen, ne? Dass er jetzt schon so erregt ist, dass er gleich kommt. Es wird weiter gestöhnt und gestöhnt und genossen. Brüste fahren über den Rücken. Was macht die Caroline? Macht die Sit-Ups an ihm dran? Oder? Jedenfalls, es wird geküsst, mit Händen gestrichen, gestöhnt und Rainer. Rainer stöhnte, als Carsten stärker saugte und mit einem Aufschrei, Punkt, in Capstock, ich komme, Punkt. Rainer, hast du die Funktion von Ausrufezeichen verstanden? Ich frag für deine Deutschlehrerin. Ich komme, Punkt, spritzte Rainer ihm in den Mund. Und er kommt natürlich so stark und so schnell, dass Carsten nicht genug schlucken kann. Und nach zweimal schlucken muss er den Rainers Pensi aus dem Mund nehmen. Ja, der Rest spritzt dann über Carstens Oberkörper. Rainer stöhnt immer noch und ist von der Intensität seines Orgasmus erschrocken. Caroline hat sich aufs Bett gesetzt inzwischen und beobachtet die beiden Männer. Und jetzt kommt einer dieser legendären Sätze. Wieder einmal muss ich meine Meinung über dich umschreiben, meinte sie. Du kannst nicht schwul. Punkt. Dafür ist dein Verlangen, Frauen einen Orgasmus zu geben, zu stark. Und dein eigener kommt zu schnell und stark. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Punkt. Im Übrigen, ja, und stark. Punkt. Neue Seite. Bei Männern scheinst du genauso erregt zu werden, vielleicht sogar noch mehr, als du es bei mir oder Julia warst. Bei Tina kann ich es nicht sagen, da ich nicht dabei war, schloss sie ihren Satz. Ja, ist auch besser so. Du kannst nicht schwul. Sie sagt davor, sie muss ihre Meinung über ihn umschreiben. Hat sie also die ganze Zeit gedacht, okay, der ist schwul? Also, Julia, der Rainer und ich fucken zwar unheimlich viel und ich schicke diesen Mann zu meiner Tochter, aber ich habe die ganze Zeit den Gedanken, dass er schwul ist und dass jetzt, wo er mit meinem Mann fuckt, denke ich, oh nee, der ist doch nicht schwul. Der kommt zwar schneller und stärker bei meinem Mann als bei uns Frauen, aber jetzt sehe ich, der ist nicht schwul. Nee, es ergibt alles Sinn, oder? Naja, jedenfalls, der Carsten ist bedeckt von des Maulwurfs Kokosflockenkotze und spielt an sich selbst rum. Und der Rainer entschuldigt sich dann, weil er nicht gewusst hat, dass er so stark kommen würde. Und der Carsten schüttelt dann den Kopf und sagte mit belegter Stimme, du hast keinen Grund, dich zu entschuldigen. Ich habe von Caroline gewusst, dass du anders bist. Aber das war ein Orgasmus, mit dem ich nicht gerechnet habe. Er schluckte schwer. Trinken, trinken, einfach trinken. Okay, das kann nur besser werden. Ja, Carsten ist vollkommen hart und dazu äußert sich dann auch die Caroline. Die sagt nämlich, dass der Carsten mehr Erfahrung hat als Rainer und normalerweise länger braucht, bis er hart ist. Was auch immer das jetzt schon wieder soll. Jedenfalls, der Rainer kniet sich vor Carsten hin und ohne zu fragen oder sich Gedanken zu machen, Punkt. Das passiert ihm ja öfter, ne? Dass der Rainer nicht fragt und sich keine Gedanken macht und trotzdem irgendwas tut. Wir wissen das. Aber in diesem Fall, ohne zu fragen oder sich Gedanken zu machen, Punkt, öffnete er den Mund und ließ sich von Carsten dessen Glied hineinschieben, Punkt. Spürt ihr auch diese Erotik in diesem Buch? Nee? Komisch. Verstehe ich gar nicht. Da läuft irgendwas falsch bei euch. Gut, also der Rainer, der gleitet mit der Zunge und der saugt und der streichelt mit der Zunge. Der Carsten stöhnt, drückt Rainers Kopf gegen sich. Es wird gegen Gaumen gestoßen, es wird gestöhnt und immer wieder gegen sich gedrückt. Kurz gewichst, dann wieder in den Mund genommen, gestöhnt und sich angespannt. Und es Ja, natürlich, na klar, doch, sicherlich. Wir müssen jetzt nochmal feststellen, dass der Rainer gar nicht so scheiße ist, ne? Also nicht nur, dass er besser ist als der Carsten, obwohl sein Pensi deutlich kleiner ist, sondern der Carsten kommt genauso schnell wie er. Also eigentlich noch schneller. Rainer muss jetzt innerhalb dieser Sexsequenz, bevor er zu Tina geht, auch hier der offizielle Fickmeister werden. Es dauerte nicht so lange wie bei Rainer. Aber er kam fast mit derselben Intensität. Er stöhnte laut auf und schrie: Mit kommt's. Mit kommt's. Oh Gott, es kommt. Ja, klar. Wo hat Rainer das eigentlich her? Ich meine, wir wissen, dass er von Pornos sozialisiert wurde, sexualisiert wurde. Aber gut, sozialisiert auch irgendwie. Aber jedenfalls, da habe ich das noch nie gesehen. Was guckt denn der Rainer bitte? Oder kommt das in Hentais vor? Tun die Männer das da? Ich weiß das nicht. Rainer schluckt dann. Was schluckst denn so? Und schafft auch noch die dritte Ladung, aber die vierte ist dann zu viel. Und ja, es wird dann ins Gesicht gespritzt. Caroline hat ihr die ganze Zeit zugeguckt und sie streichelt sich selbst und massiert und Carstens Erektion schwillt ab, aber Rainer schwillt wieder an und es wird gelächelt und in Carolines Richtung genickt. Der Rainer ist ja auch schon wieder hart und ja, sie sieht ihn nicht kommen, da ihre Augen geschlossen sind. Oh, das sind keine guten Vibes, keine guten Vibes. Und sie sitzt auf der Bettkante, hat die Beine gespreizt, sodass der Rainer und der Carsten ihre offene Scha Wotze sehen können. Ist viel besser, oder? Hass. Da ist jetzt wieder Hass. Angeregt davon wollte Rainer sie. Er stand nun vor ihr, und so wie sie saß, konnte er in sie eindringen, bevor sie es bemerkte. Punkt. Er stieß in sie, und ihr Stöhnen hallte durch den Raum, Komma, als sie spürte. So lustig die Grammatik in diesem Satz ist, mit der Kommasetzung und mit dem Spüren. Das geht gerade etwas unter. Tut mir leid. Fick dich, Rainer. Was ist denn das für eine Dreckscheiße? Sie guckt Rainer dann überrascht an. Carsten setzt sich neben sie und streichelt ihre Brust und dann verwöhnen sie die beide, um wieder gut zu machen, dass sie sie bis jetzt außen vor gelassen haben. Jo. Es wird gestreichelt, angefasst, hart geworden, Schaft berührt, über Lenden gestrichen. Die pulsieren bestimmt auch gleich wieder. Es gab noch kein Pulsieren jetzt. Das geht doch nicht. Es werden Hoden gestreichelt, es wird gestöhnt, es wird eingedrungen, weiterhin massiert, geleckt, gehört, gestöhnt, herausgezogen und gestreichelt, zurückgeglitten. Nach einer Weile sagte Carsten: Punkt. Rainer, ich möchte dir mal ein schönes Gefühl zeigen. Punkt. Er legte sich aufs Bett. Punkt. Rainer zog sich aus Caroline zurück und sie setzte sich mit dem Rücken zu Carsten auf ihn. Ich werde sie so positionieren, dass ich in ihre Wotze kann, aber du auch. Verstehst du? Ja, denn die Caroline setzt sich jetzt auf den Carsten und er dringt in sie ein und sie stöhnt und winkt Rainer zu sich und dann sagt die Caroline zu ihm, als er vor ihr kniet, versuch auch in mich einzudringen und Rainer blickt dann auf Caroline hinab, weil der Carsten sie ja schon ganz ausfüllt. Ist das nicht zu eng? Sie schüttelt den Kopf. Du wirst mich und Carsten spüren. Er zögerte. Wie soll das gehen? Fragte er. Carsten hob Caroline ein Stück, so dass er langsam aus ihr herausglitt. Caroline stöhnte und sagte: Jetzt solltest du reinkommen. Also drang er in sie ein. Erneut stöhnte sie. Als er in ihr war, spürte er, wie es enger wurde und sich Carstens Glied an ihn drängte. Den ganzen Rainer? Da passt der ganze Rainer nicht rein. Also, ich hoffe das zumindest. Ja gut, es wird gespürt und geglitten. Sie sind dann beide so tief in ihr, wie es geht. 14 Zentimeter waren das, glaube ich, ne? Caroline sagte zu Rainer, bewege dich nicht. Carsten wird die Arbeit für uns drei machen. Ja, das ist eine gute Sache für Rainer, ist eine gute Idee. Weil er nichts machen muss. Das hat sie gut erkannt, ja. Er konnte spüren, wie Caroline langsam feuchter wurde. Ja, es ist besser für Caroline, wenn die langsam feuchter wird, wo sie doch eben noch auf dem Bett saß, erst angefangen hatte, sich zu streicheln. wo man davon ausgehen kann, dass sie jetzt noch nicht so feucht war, aber da rein dann trotzdem, ohne zu gucken, ohne zu fragen, ohne was zu sagen, einfach direkt in sie eindringt. Ja? Und jetzt erst wird sie langsam feuchter. Fick dich, Rainer. Wirklich, fick dich. Ja, es wird erregt, es wird geküsst, es wird bewegt, es wird ein- und ausgedrungen, es wird gestoßen. Rainer versuchte mit Carstens Geschwindigkeit mitzuhalten. Ist doch kein Wettbewerb hier. Weil irgendwann ist zu schnell ja auch. Wir wollen ja nicht, dass da wieder ein Feuer ausbricht, weil es so heiß wird, ne? Das hatten wir ja auch schon. Naja, gut. Okay, ja, Rainer und Carsten stöhnen. Es wird gespürt. Die Wellen der Erregung, die ihre Körper schüttelten. Glieder zucken. Nicht nur Rainers, auch Carstens. Der kann das auch. Guck an. Gestöhnt, gespürt, gestöhnt, angespannt, gestoßen, gestoßen, schneller gestoßen, angestrengter gestöhnt, regelrecht vor Lust geschrien. Also die Caroline jetzt. Sie verkrampfte sich und Rainer spürte, wie sie kam. Ja, ach so, und der Carsten kommt jetzt auch und dann kommt jetzt auch der Rainer. Natürlich ist es wieder ein Gruppengekomme, klar. Und, ach nee, nee, ach Mann. Einfach trinken, trinken, trinken. Das waren jetzt ein paar große Schlucke. Leute, ihr solltet auch einen nehmen. Tut es, vertraut mir einfach. Er drehte sich um, also der Rainer jetzt, und bemerkte, dass Tina in der Tür stand. Sie schaute ihn an. Als sie sah, dass er sie bemerkt hatte, schlüpfte sie durch die offene Tür und schloss sie hinter sich. Die stand also nicht einfach nur in der Tür, die stand im Raum. Wie viel hatte sie gesehen? Er fühlte sich schrecklich, wenn man bedachte, was das er gerade etwas Wunderbares gefühlt hatte. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also allein dieses Bild, dass die Tina wer weiß, wie lange jetzt gerade in der offenen Tür stand und zugeguckt hat, wie der Carsten und der Rainer gerade in ihrer Mutter rumgestoßen haben, bis sie alle gekommen sind. Nicht mehr viele Parts und ich bin schwere Alkoholikerin. Okay. Ja, und überhaupt, dass Rainer sich jetzt schrecklich fühlt, wen man bedachte, dass er gerade etwas Wunderbares gefühlt hatte. Was dachtest du, Rainer? Was passiert? Dass du jetzt sagst, ja, Tina? Ich fuck jetzt deine Eltern, aber es macht bestimmt keinen Spaß. Ich mach das aus Pflichtgefühl, weil ich es versprochen habe und ich bin A, immer ehrlich und breche B, niemals meine Versprechen. Hä? Das war doch von Anfang an klar. Das ist denn jetzt sein Problem? Plötzlich. Ja gut, er legt sich jetzt schwer atmend neben Caroline und Carsten, die auch erschöpft sind und bemerkt erst jetzt, dass es ein Himmelbett ist. Und sie gönnten sich eine halbe Stunde Ruhe. Komisch, eine halbe Stunde Ruhe hat der Rainer noch nie gebraucht bisher, oder? Habe ich das verpasst? Und jetzt, liebe Leute, wird es eklig. Füllt eure Gläser, öffnet neue Flaschen oder was auch immer. Rollt euch die nächste Topfpflanze. Wirklich, wirklich, wirklich, wirklich. Ja, bitte. Es ist notwendig. Okay. Nach einer Weile fragte Rainer: Ist euch schon aufgefallen, dass euch Tina manchmal beobachtet? Okay. Okay. Ich bin sehr gelassen. Sehr. Gut. Caroline eröffnet dann Rainer, dass die Tina nicht ihre und Carstens leibliche Tochter ist. Und der Rainer ist darüber recht erschrocken. Warum habe ich mir nur ein Bier für diese Folge geholt? Für diesen Part? Wirklich, was habe ich mir dabei gedacht? Carsten atmete tief ein, bevor er sagte: Ich habe das Gefühl, ich sollte auch tief einatmen, bevor ich jetzt lese. Tina ist unsere Tochter. Sie mag biologisch nicht unser Kind sein, aber wir haben sie aufgezogen, seit sie geboren wurde. Um deine Frage kurz zu beantworten, ja, sie weiß es. Aber bitte sprich nur mit ihr darüber, wen sie von sich aus darüber sprechen will. Ja, also, die Tina weiß Bescheid. Und es folgt jetzt die Erklärung, wie sie es von sich aus herausgefunden hat. Und an dieser Stelle möchte ich erneut, wie schon mal in einem Teil, eine kleine Triggerwarnung loswerden. Bis auf dieses Gespräch und Restgefucke passiert in diesem Kapitel auch nichts Interessantes mehr. Von allen, die von einigen sexuellen Themen zu stark getriggert werden und deswegen eventuell jetzt ausschalten, von denen verabschiede ich mich schon mal. Küsschen aufs Nüsschen und bis zum nächsten Teil. Und für den Rest geht es dann jetzt hier weiter. Es stimmt, da sie uns öfter beobachtet hat, sprach er weiter. Zuerst wussten wir es nicht. Als sie kleiner war, hatten wir öfter mal Besuch von Männern, Frauen oder anderen Paaren. Als sie 15 wurde, haben wir sie ein paar Mal bemerkt. Als wir sie gesehen hatten, ist sie in ihr Zimmer gegangen und hat kein Wort darüber gesagt. Mit 16 haben wir sie ein weiteres Mal bemerkt. Damals waren wir nur zu zweit. Wir winkten sie heran und sagten ihr, wen sie zusehen möchte, dürfe sie sich setzen. Sie schwieg und setzte sich. Am nächsten Tag fragte sie uns, ob wir ihre Eltern seien. Als wir sie fragten, warum sie uns das gefragt hat, sagte sie nur, sie hatte es im Gefühl, als sie uns gesehen hat. Rainer glaubte zu verstehen, was sie meinten. Tina fühlte sich erregt durch das, was... Gott! Was soll ich dazu sagen? Nein. Einfach nein, Rainer. So etwas hast du nicht in ein Buch zu schreiben. Fertig. Was ihre vermeintlichen Eltern vor ihr gemacht hatten, das war eine unwirkliche Reaktion, besonders für ein Kind ihres Alters. Ist das dein Scheißernst? Tinas richtige Eltern waren Freunde von mir. Noch mehr! Man bräuchte keine Gründe, damit das alles hier falsch ist. Aber wenn Tinas Eltern Freunde von ihm waren, dann ist das noch ein Grund mehr, nicht so verschissene Eltern zu sein, wie die gerade sind. Seit anscheinend sehr langer Zeit. Waren Freunde von mir, sagte Carsten mit belegter Stimme. Als sie geboren wurde, baten sie mich, sie als meine Tochter anzunehmen. Sie wollten keine Kinder, aber eine Abtreibung wollten sie auch nicht. Wen ich Tina heute sehe, muss ich sagen, ich bin froh darüber. Rainer nickte. Ich auch, murmelte er. Carsten und Caroline sahen ihn an. Danach sahen sie einander mit einem flüchtigen Lächeln an. Als er ihren Blick bemerkte, sagte er, ich meine, Abtreibungen sind Mord. Das hatte er nicht gemeint, auch wen er diese Einstellung tatsächlich hatte. Ja, Rainer, du bist jetzt derjenige, der von Moral sprechen sollte. Na klar. Derjenige, der so viel Scheiße in seine Geschichte schreibt. Derjenige, der sich über Amokläufe lustig macht. Nicht nur 2020 im Übrigen, sondern, ich kann das immer nur wieder betonen, weil das total untergegangen ist im Gegensatz zu 2020, auch schon 2015, ja, beim Amoklauf in Paris. Auch da hat er den schon mit dem Hate vor seiner Tür gleichgesetzt. 2015, wo die ersten Gewalttaten von Rainer Seite aus, genauso wie von Hater Seite aus, noch gar nicht passiert waren. Sogar aufgelauert und zugeschlagen war da noch nicht passiert. Das Einzige, was war, da waren Leute, die haben sich gegenseitig mit dem Rainer geärgert und die haben mit Sprühfarbe etwas an seine Scheune gesprüht. Mehr war nicht passiert. Und Rainer hat diese Leute mit den Terroristen vom Anschlag von Paris verglichen und hatte selber, weil ja nichts passiert war, keine anderen Beispiele, als zu sagen, die machen auch Anschläge, zum Beispiel Anschläge mit Sprühdosen und so. Das war alles, was Rainer vorbringen konnte. Also ich meine, alles wäre scheiße, natürlich. Ja? Man kann Rainers Situation nicht mit einem Amoklauf vergleichen. Aber es gibt Leute, die vielleicht bei 2020 sagen können, naja, wenn sie ihm glauben, ja, der ist auch schon mit diesen und jenen Waffen und so bedroht worden, bla bla bla, und es sind immer so viele Leute vor seinem Haus, bla bla bla, Mitleid oder so, ja, oder der ist vielleicht ein bisschen dumm und steht unter Druck und deshalb vergleicht er das. Das darf man nicht machen, aber das ist halt der Rainer und das ist zwar scheiße, aber das ist halt Rudis Bruder, ja? Und diesen Leuten möchte ich sagen, erstens nein und zweitens 2015 130 Tote beim Amoklauf in Paris. Und ein Rainer sagt in seinem Dragon Monday, heutzutage ist es ja ganz einfach, sich von irgendwem Fremden von der Straße abknallen zu lassen oder sich von Leuten vor seinem Haus triggern zu lassen. Und seine Hater, und er hat das schon mal gesagt, sagt er neulich im Stream oder so, dass seine Hater genauso schlimm sind wie Terroristen und das ist in diesem Fall auch richtig, ne? Wollte ich nur noch mal gesagt haben. Und genau dieser Rainer, der macht jetzt auf Moralapostel. Aber klar doch. Sie unterhalten sich dann noch. Carsten guckt dann auf die Uhr und sagt, eine Sache möchte ich noch mit dir machen, dann solltest du zu Tina gehen. Nachdem Tina gerade schon zugeguckt hat, sollte Rainer vielleicht gar keine Sachen mehr mit ihren Eltern machen. So. Also, wenn es auch mal um Tina geht. Hm? Tut's aber nicht in der Geschichte, also es ist egal. Ja. Es wird dann jedenfalls wieder gestreichelt und geküsst und mit Zunge gestreichelt und geblasen und geblasen, erregt, gelegt, von hinten genommen, Stellungen ausprobiert, gedrungen, geglitten, massiert, Anus, Gleitgel, Anus, massiert, Hoden gestöhnt, von hinten in Carsten eingedrungen, gestoßen, gestöhnt, lustvoll gestöhnt. Der Carsten sagt dann, ich bin nicht mehr so jung wie du, ich kann heute nur noch einmal. Und damit, liebe Leute, ist Rainer für diesen Abend offiziell der Fickmeister. Oder nicht für diesen Abend, ab diesem Abend, ne? Weil der kann ja noch öfter als der Carsten. Also haben wir das jetzt auch geklärt. Und dann tauschen die beiden Männer jedenfalls die Stellung. Langsam drang er in Rainer ein. Er spürte einen Schmerz. Aber er drückte sich gegen Carsten und mit einem Ruck spürte er Carstens volle Länge in sich. So haben Schwule übrigens mit schwulen Jungfrauen Sex. Immer Rinnhorn. Klar, wieso nicht? Er hatte den Kopf hochgerissen und stöhnte. Nein, er schrie regelrecht sein Vergnügen in den Raum. Er konnte nicht glauben, dass er dieses Gefühl so sehr wollte. Damit endet dann dieses Kapitel. Katze? Kannst du noch mal was sagen? Einfach, um die Stimmung aufzuhellen, bitte? Nee, okay. Gut, ja, Leute, Ende für dieses Video, ne? Ciao. Aha. Du musst auch immer das letzte Wort haben, ne? Ja, ich weiß das. Also, wir ignorieren die Katze. Mädel und Miau auf.